4. Guten Tag, Herr Paulsen. Wie schön, dass ich Sie hier treffe. Wohnen Sie auch in der Wielandstraße? Ach, Frau Meier, guten Tag. Nein, ich wohne nicht hier. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Ich sehe Sie so oft hier. Wo wohnen Sie denn? In der Iflandstraße. Das ist nicht weit von hier. In dem schönen neuen Haus an der Ecke? Nein, ich wohne Iflandstraße Nummer 35. Das ist kein neues Haus. Guten Tag, Herr Paulsen. Wie schön, dass ich Sie hier treffe. Wohnen Sie auch in der Wielandstraße? Ach, Frau Meier, guten Tag. Nein, ich wohne nicht hier. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Ich sehe Sie so oft hier. Wo wohnen Sie denn? In der Iflandstraße. Das ist nicht weit von hier. In dem schönen neuen Haus an der Ecke? Nein, ich wohne Iflandstraße Nummer 35. Das ist kein neues Haus.